بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen, Allahs Segen und Heil sei dem Propheten Muhammad und auf all seinen Gefährten und all denjenigen, die ihm folgen, bis an den Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen wird, noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Liebe Geschwister, also wir lesen heute ungefähr, inshallah, werden wir die Verse 25 bis 30 durchnehmen. Soweit wir kommen, inshallah. Und ich lese die Verse direkt einmal in der deutschen Übersetzung vor. Und wer von euch nicht so bemittelt ist, dass er ehrbare, gläubige Frauen zu heiraten vermag, der soll von den gläubigen Mädchen heiraten, die eure rechte Hand besitzt. Und Allah weiß sehr wohl über euren Glauben Bescheid. Die einen von euch sind von den anderen. So heiratet sie mit der Erlaubnis ihrer Angehörigen und gebt ihnen ihren Lohn in rechtlicher Weise. Wenn sie ehrbar sind, nicht solche, die Hurerei treiben und sich Liebhaber halten. Und wenn sie durch Heirat ehrbare Frauen geworden sind und dann eine Abscheulichkeit begehen, soll ihnen nur die Hälfte der Strafe zukommen, die ehrbaren Frauen zukommt. Dies gilt für denjenigen von euch, der in Bedrängnis zu kommen fürchtet. Doch dass ihr Geduld übt, ist besser für euch. Allah ist allvergebend und barmherzig. Allah will euch Klarheit geben und euch Recht leiten nach den Gesetzmäßigkeiten derer, die vor euch waren, und eure Reue annehmen. Allah ist allwissend und allweise. Und Allah will eure Reue annehmen. Diejenigen aber, die den Begierden folgen, wollen, dass ihr vom rechten Weg völlig abweicht. Allah will es euch leicht machen, denn der Mensch ist ja schwach erschaffen. O, die ihr glaubt, zerrt nicht euren Besitz untereinander auf nichtige Weise auf, es sei denn, dass es sich um einen Handel in gegenseitigem Einvernehmen handelt, und tötet euch nicht selbst gegenseitig, Allah ist gewiss barmherzig gegen euch. Und wer dies in feindseligem Vorgehen und ungerechter Weise tut, den werden wir einem Feuer aussetzen, und dies ist Allah ein Leichtes. Wir haben in den letzten Versen kennengelernt diejenigen Kategorien von Frauen und die, der einen Muslim nicht heiraten darf. Und wir haben gesagt, es sind 7 Frauen aus Blutsverwandtschaft und 7 Frauenarten aus Verschwägerung durch das Einheiraten. Und dann haben wir gesagt, durch die Milchgeschwisterschaft kommen noch einmal, Entschuldigung, 4 Frauen aus Verschwägerung. Und dann durch die Milchgeschwisterschaft kommen noch einmal 7 und 4 Frauen dazu, sodass es insgesamt in etwa 22 Kategorien von Frauen gibt, die ein Muslim nicht heiraten darf. Und dann haben wir noch hinzugefügt aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam einige Sachen, unter anderem, und das haben wir letztes Mal besprochen, aber unter anderem noch mal ausführlich betont, weil das hatten wir letzten Mal nur ganz kurz erwähnt, dass ein Muslim nicht eine Frau heiraten darf und gleichzeitig ihre eigene Tante. Und da sind wir ungefähr stehen geblieben. Und dann haben wir kennengelernt, dass ein Muslim verheiratete Frauen nicht heiraten darf und auch nicht mit ihnen verkehren darf, sowieso nicht. Außer eine Ausnahme haben wir gesagt, wenn durch den Dschihad Muslime Sklaven bekommen haben und darunter Frauen sind und der, also Gefangene erst einmal, und der Führer der Muslime erklärt diese Gefangenen zu Sklaven, Männer und Frauen, und dann ist es einem Muslim gestattet, mit einer Sklavin, die ihm der Führer der Muslime gegeben hat und zugeteilt hat, zu verkehren, als wäre es seine eigene Frau. Und dazu haben wir auch einen Hadith überliefert bekommen, speziell im Bezug auf den Vers 24. Denn wir haben, ihr lest euch mal den Vers 24 nochmal kurz vor, oder ich lese es euch nochmal vor. Und verboten sind euch von den Frauen die Verheirateten, außer denjenigen, die eure rechte Hand besitzt. Was ist damit gemeint? Also außer denjenigen Frauen, die eure eigenen Sklavinnen sind. Dienerinnen sind ein anderer Begriff, aber wir wissen natürlich, wenn wir reden von Sklaven im Islam, dann meinen wir das, was der Islam darunter versteht, und nicht das, was wir eventuell aus den Geschichtsbüchern kennen, was die Kuffar mit anderen Menschen gemacht haben. Ja? Wir Muslime haben ein Sklavenverständnis, das sich deutlich unterscheidet vom Sklavenverständnis der Kuffar. Denn die Kuffar, bei ihnen wird versklavt nach Hautfarbe, nach Sprache, nach Rasse. Ja? Jedes Land, das ein anderes erobert hat und stärker gewesen ist als es, weil sie das ihre eigene Macht ausbreiten wollten, haben dann die Leute versklavt. Im Islam ist es anders. Der Islam hat niemals die Sklaven oder Menschen versklavt aufgrund von ihrer Herkunft oder Hautfarbe oder Rasse oder Nationalität oder sonst was, ethnischen Gruppe, sondern im Islam ist es so, wenn ein Kafir, ein Nichtmuslim, sich weigert, den Islam anzunehmen und sich weigert, die Jizya zu bezahlen, also sich auch weigert, seine Religion zu behalten und unter den Muslimen zu leben und dann die Jizya zu bezahlen. Und dann auch noch den Islam bekämpft, ja, dann hat er es nicht besser verdient, als dass er versklavt wird und schlimmer behandelt wird als eigentlich ein Tier, denn das Tier kann frei rumlaufen, aber der Sklave ist ein Besitz seines Herrn. Der Sklave ist ein Besitz eines Muslims. Und das ist der Unterschied zwischen der Sklaverei im Islam und der Sklaverei bei den Kuffar. Und darüber hinaus kennt der Islam es nicht, dass man Sklaven zum Beispiel ungerecht behandelt oder dass man ihnen Arbeiten auflegt, die überaus anstrengend sind, die ein normaler Mensch auch nicht verrichten würde, und dass man sie einfach schlägt ohne Grund, wie man das bei den Kuffar kennt. Ja, also das ist ein entscheidender Unterschied. Und jetzt diese Eier natürlich nochmal verstehen. Und verboten sind euch von den Frauen diejenigen, die verheiratet sind. Natürlich, eine verheiratete Frau darf man als Muslim nicht heiraten. Außer diejenigen, die eure Sklavinnen sind. So, was ist damit gemeint? Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu wa arda, sagte, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين إيش اسم بعد العربيش التكست أسمه فوق ودان يبزتسش بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن حلال لكم فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن رواه مسلم والنسائي والترمذي وأحمد وأبو داود في سننه رحمه الله. Also Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam am Tage von Hunain, an der Tag, wo die Schlacht von Hunain stattgefunden hat, eine Gruppe von Muslimen zu einer Ortschaft geschickt hat, in der Nähe von Taif. Taif ist heutzutage sehr bekannt. Und der Prophet hat eine Gruppe von Muslimen geschickt, eine kleine Kompanie, eine Kompanie ist ein Teil einer Armee, ja, hat er geschickt zu einer Ortschaft, heißt Autas. Und Autas ist auch in der Nähe von Taif. Und hat sie also hingeschickt, offensichtlich ihnen die drei Sachen fort, entweder nehmen sie den Islam an oder Jizya oder gibt es Krieg. Und unterwegs haben sie dann Feinde getroffen und sie haben dann gegeneinander gekämpft. Und dann haben die Muslime diese Feinde besiegt und haben sie als Gefangene genommen und haben sie als Sklaven erklärt, zu Sklaven erklärt. Dann offensichtlich natürlich mit Genehmigung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dann sagt Abu Sa'id al-Khudri, offensichtlich haben sich ein paar Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, war es ihnen unangenehm, sich diesen Frauen zu nähern, die von diesen Sklaven. Warum? Weil sie verheiratet waren mit einigen Mushrikin. Denn bevor sie den Krieg verloren haben, waren sie Ehefrauen. Daraufhin hat Allah Azza wa Jal dieses herabgesandt, und zwar diesen Vers herabgesandt, den 24. Vers. Und verboten sind euch von den Frauen, die verheirateten, außer denjenigen, die eure rechte Hand besitzt. Also war es für sie halal, mit diesen Frauen als Sklavinnen zu verkehren, auch wenn sie verheiratet waren, sondern dadurch, dass sie den Krieg verloren haben und sie versklavt worden sind, ist ihre Ehe ungültig erklärt worden. Und zwar sagt Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu weiterhin, ay fahunna lakum halal, also dieser Vers bedeutet, diese Frauen sind für euch halal, idhan qadat iddatuhunna, wenn ihre Wartezeit beendet ist. Und das bedeutet also, solche Frauen würde man einen Monat lang warten und wenn, oder eine Periode besser gesagt abwarten, wenn sie einmal ihre Periode hatte oder rein geworden ist und dann ihre Periode hatte, das bedeutet, sie ist nicht schwanger gewesen und deswegen, also ist unproblematisch und sie ist halal für diesen jeweiligen Mann geworden. Ja. Der Hadith ist bei Muslim, Nasai, Tirmidhi, Ahmed und Abu Dawud mindestens. Dann, das haben wir beim letzten Mal, Alhamdulillah, kennengelernt, aber diesen Hadith wollte ich euch noch als Nachtrag erwähnen. Dann lesen wir den 25. Vers, liebe Geschwister. Und wer von euch nicht so bemittelt ist, dass er ehrbare, gläubige Frauen zu heiraten vermag, der soll von den gläubigen Mädchen heiraten, die eure rechte Hand besitzen. Was bedeutet das? Das bedeutet ganz einfach, wenn jemand nicht imstande ist, finanziell Frauen zu heiraten, die frei sind, dann soll er eben eine gläubige Sklavin heiraten. Und die Bedingungen, dass man als Muslim, als freier Muslim eine Sklavin heiraten darf, eine gläubige Sklavin heiraten darf oder eine Sklavin heiraten darf, sind vier Bedingungen, die wir jetzt im Laufe dieser Aya kennenlernen werden. Und die erste Bedingung ist, dass man selbst nicht eine freie Frau heiraten darf. Wir heutzutage kennen diese Sache nicht mehr mit freien Menschen und Sklaven, weil es die Sklaven nicht mehr gibt oder fast nicht mehr gibt. Und als es sie aber gegeben hat, war natürlich eine freie Frau mehr wert als eine nicht freie Frau. Und also das heißt, eine freie Frau war mehr wert als eine Sklavin. Und der offensichtliche Grund ist ganz einfach, weil eine Sklavin ist Besitz von einem anderen Menschen und dann kannst du als Ehemann hast nicht die Möglichkeit über deine Frau zu bestimmen, wann du willst. Wenn deine Frau von ihrem Besitzer in Dienst gerufen wird, das heißt, wenn ihr Besitzer sie ruft und sagt, sie muss da irgendwas für ihn tun, dann gehorcht sie ihm, weil sie ist sein Besitz. Ja? Und dann hast du als Mann nicht mehr diese, ich sage mal jetzt ganz objektiv, Befehlsgewalt über deine Frau, weil deine Frau ursprünglich dir gehorchen muss. Ja? Und das ist dann deine Problematik. Und deswegen, normalerweise sieht man von solchen Frauen eher ab, möchte lieber eine freie Frau haben, die nicht jemand anderes gehört. Ja, logischerweise. Und dann war natürlich der Mahar auch für Sklavinnen günstiger als der Mahar für freie Frau. Ja. Und auch logischerweise, wir wissen aus dem Fiqh, dass ein Muslim, als Ehemann den Unterhalt seiner Frau finanzieren muss und bezahlen muss. Und der Unterhalt für eine freie Frau ist auch normalerweise mehr als der Unterhalt für eine Sklavin. Denn die Sklavin ist normalerweise arm und hat wenig. Und deswegen, wenn du sie aus ihrer Familie rausnimmst und zu dir nimmst als Ehefrau, dann ist ihre Erwartung meistens geringer. Weil sie von zu Hause weniger gewohnt ist. Aber eine freie Frau, damit du sie auf den gleichen Standard bringst, wie sie vorher war, das wird dir normalerweise mehr kosten. Ja, das ist ein feiner Unterschied. Wie dem auch sei, hat Allah subhanahu wa ta'ala unter vier Bedingungen einem Muslim erlaubt, eine Sklavin zu heiraten. Aus Einfachheit. Damit Allah es uns einfacher macht, den Muslim einfacher macht, aus Barmherzigkeit von ihm subhanahu wa ta'ala. Er sagte, und wer von euch nicht so bemittelt ist, also heißt nicht so viel Geld hat, erste Bedingung, ja, dass er ehrbare, also geschützte, gläubige Frauen, ja, geschützt, und hier gemeint ist, wallahu ta'ala a'lam, freie Frauen, ja, dass er ehrbare, gläubige Frauen zu heiraten vermag, der soll von den gläubigen Mädchen heiraten, die eure rechte Hand besitzt. Das heißt, du darfst dann eine Sklavin heiraten. Und jetzt ist die zweite Bedingung. von den gläubigen Mädchen. Deswegen, manche Gelehrte haben gesagt, man darf keine gläubige, keine nicht-muslimische Sklavin heiraten. Wir wissen, normalerweise eine Frau, wenn sie nicht muslimisch ist und sie ist aber christlich oder jüdisch, dann ist sie halal. Aber wenn sie eine Mushrika ist, ist sie haram. Bei den Sklavinnen ist auch dann die christliche und die jüdische Sklavin haram zu heiraten. Weil das die offensichtliche Bedeutung der Aya ist. Wallahu a'lam. Also von den gläubigen Mädchen heiraten. Und das ist auch, was Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah gesagt hat. Also keine Kitabir. Ne? Obwohl manche Gelehrte das erlaubt haben. Die eure rechte Hand besitzt. Und Allah weiß sehr wohl über euren Glauben Bescheid. Allah subhanahu wa ta'ala weiß sehr wohl Bescheid, was in unseren Herzen ist. Und diese Ayah, oder diesen Satz, und den nächsten nehmen wir noch hinzu, die einen von euch sind von den anderen, das heißt, die einen von euch stammen von den anderen ab. Ihr alle stammt voneinander ab, letztendlich, und ihr alle stammt von Adam a.s. und Hawa ab. Was verstehen wir aus diesem Vers, oder aus diesen Sätzen? Allah, nachdem er sagte, also wenn ihr nicht so viel Geld habt, dann dürft ihr gläubige Sklavinnen heiraten. Zwei Bedingungen jetzt, wie wir gehört haben. Und dann sagt er, Allah weiß über euren Glauben sehr wohl Bescheid. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala weiß sehr wohl Bescheid, wer von euch wirklich kein Geld hat oder es sich nicht leisten kann, eine Frau zu heiraten. Das heißt, wenn du dich selbst betrügst, dann lebst du dein ganzes Leben in Sina. Weil du nicht dir ehrlich gegenüber selbst gewesen bist. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß auch sehr wohl Bescheid, ob diese Frau, die du geheiratet hast, eine gläubige Frau ist oder nicht. Und er weiß auch, ob du darauf geachtet hast, dass sie gläubig ist oder nicht. Und was man auch darunter verstehen kann, wie es im Tafsir heißt, dass als würde uns Allah subhanahu wa ta'ala indirekt sagen, ob sie Sklavin ist oder nicht Sklavin ist, diese Frau. Es geht hauptsächlich um den Iman. Die einen von euch sind von den anderen. Ihr stammt alle letztendlich von Adam ab. Ob Sklavin oder nicht Sklavin. Und die alle sind von Allah erschaffen. Und Allah werde zu Allah zurückkehren. Und der Sklave wird nicht vor Allah besser behandelt werden als der Freie und nicht umgekehrt. Sondern wer Gutes tut, der wird dafür belohnt werden. Wer Schlechtes tut, der wird dafür bestraft werden. So wird jeder Mensch geurteilt werden. Letztendlich. Insofern, es geht hauptsächlich um den Iman. Deshalb, Araber oder nicht Araber, verabscheut es nicht, dass jemand nach Erfüllung aller Bedingungen eine Sklavin heiratet. Das heißt, wenn ihr jemanden seht, der es trotzdem macht, dann schaut nicht auf ihn so herab, als wäre es was Schlechtes, was er getan hat. Denn normalerweise, die Sklaven sind nicht so hoch angesehen in der Gesellschaft wie die freien Menschen, logischerweise. Ja? Und heutzutage haben wir das ähnlich und wir brauchen uns nicht wundern. Also die Leute wundern sich so über Sklaven und freie Menschen. Und wenn wir gucken in manchen Ländern, zum Beispiel in manchen arabischen Ländern, da die Araber, die fühlen sich als viel besser als zum Beispiel die Leute aus Pakistan oder aus Indien oder aus irgendeinem sogenannten Drittweltland, wie es bezeichnet wird. Ja? Die gibt es sehr große Überheblichkeit. Und diese Überheblichkeit ist nicht verwunderlich. Ja? Sie ist, wenn wir zu Recht Überheblichkeit hätten, wenn Kibir zu Recht wäre, oder wenn Kibir erlaubt wäre, dann eher in Bezug auf freie und Sklavenmenschen. Eher als in Bezug auf Weiße und Schwarze, oder in Bezug auf Einheimische und Ausländer, sag ich mal so oft. Ja? Weil das hat ja überhaupt keinen Sinn. Ja? Aber wenn überhaupt, dann wäre die Einteilung von freien Menschen und versklavten Menschen viel, viel sinnvoller und logischer, wenn man einen gesunden Menschenverstand hat, natürlich. Ja? Also, liebe Geschwister, wenn man also diese vier Bedingungen, die wir noch erwähnen werden, die nächsten zwei, erfüllt, dann darf man nicht auf so eine Person herabschauend schauen, sondern das ist eine Sache, die Allah erlaubt hat. Und wie wir Allah sehen werden, wie wir sehen werden im 27. und 28. Vers, Allah subhanahu wa ta'ala bezeichnet diese Regelung als eine Erleichterung und dass es uns leicht machen wird. Lesen wir auch den Vers 27. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, oder besser gesagt 28 erstmal, Allah will es euch leicht machen, denn der Mensch ist ja schwach erschaffen. Und wie wir wissen werden, gleich im Tafsir, ich erwähne es jetzt im Voraus, warum nicht, der Mensch ist leicht erschaffen, der Mensch kann sehr leicht auf dem Weg von Haram gelangen. Und gemeint ist als erster Linie hier, natürlich neben den großen Fittern, aber Al-Zina wa al-Iyadu billah. Der Mensch kann sehr leicht auf den Haram-Weg gelangen. Also jemand, der heiraten will und dadurch von Zina wegkommen will oder sich von Zina überhaupt gar nicht nähern möchte, das ist eine gute Tat und Allah werde ihn dafür inshallah belohnen. Ja? Und der Mensch ist schwach erschaffen. Das ist also der Beweis hierfür. Also lesen wir die Ayah weiter, liebe Geschwister. Und Allah weiß sehr wohl über euren Glauben Bescheid, euren Iman. Die einen von euch sind von den anderen. So heiratet sie mit der Erlaubnis ihrer Angehörigen. So heiratet sie mit der Erlaubnis ihrer Angehörigen. Und das ist eine dritte Bedingung. Und zwar darf man nicht eine Frau heiraten, die ohne Erlaubnis der Angehörigen. Ja. Weil genau wie eine, wer ist gemeint mit den Angehörigen bei der Sklavin? Gemeint ist ihr Besitzer. Ihr Besitzer. Bei einer freien Frau, wenn man heiraten will, wer muss einverstanden sein? Ihr Wali. Ohne Wali gibt es keine Heirat. Wie Aisha gesagt hat, wer heiratet ohne einen Wali, sein Nikah ist batel, sein Nikah ist batel, sein Nikah ist batel. Ja? Also ungültig. Deswegen, bei freien Frauen ist Wali und bei den versklavten Frauen, da gibt es ihren Besitzer. Der muss einverstanden sein. So heiratet sie mit der Erlaubnis ihrer Angehörigen und gebt ihnen ihren Lohn in rechtlicher Weise. Gebt ihnen ihren Lohn, ihren Mahar. Und da gibt es zwei Ansichten unter den Gelehrten. Die einen Gelehrten sagen, Allah sagt, gebt ihnen ihren Lohn. Das bedeutet, die Sklavin, die bekommt den Mahar und das ist ihr Geld. Und die zweite Ansicht unter den Gelehrten ist, die gesagt haben, gebt ihnen ihren Lohn, das ist zwar ihr Geld, aber sie, die Frau selbst, ist wieder eine Ware, weil sie eine Sklavin ist. Und sie gehört ihrem Besitzer, also gehört auch der Mahar ihrem Besitzer. Und das sagten die meisten Gelehrten und Allah weiß am besten Bescheid. Aber es ist nicht so, dass ein Sklave oder eine Sklavin keinen Besitz haben können. Das gibt es trotzdem. Ja, das gibt es trotzdem. Also nochmal lesen wir. So heiratet sie mit der Erlaubnis ihrer Angehörigen und gebt ihnen ihren Lohn in rechtlicher Weise, wenn sie ehrbar sind, nicht solche, die Hurerei treiben. Wenn sie ehrbar sind, nicht solche, die Hurerei treiben und sich Liebhaber halten. Also, genau wie bei den gläubigen Frauen, ist es haram, dass man eine Frau heiratet, die Zina begeht. Und auch wenn wir sagen, ein Mann darf keine Frau heiraten, die Zina begeht, dann natürlich auch die Frau, die darf keinen Mann heiraten, der Zina begeht. Ja? Weil das vielleicht meistens sogar eher der Fall ist, oder die Bilder. Also, dann muss man sich also eine Frau aussuchen, die ehrbar ist und schamhaft ist und keinen Zina begeht. Und also nicht solche, die Hurerei treiben. Hurerei und Liebhaberei, was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass bei Hurerei ist es öffentlich. Ja? Das heißt, sie begehen Zina und sagen das auch nach außen. Und sagen, ich begehe das, wa'iyadu billah. Und bei Liebhaberei, sie haben insgeheim einen Freund, dem sie Zina begehen, wa'iyadu billah. Aber was, wenn die wissen, dass die, sag mal, eine Frau lebt mit diesem Mann und so, die sind nicht verheiratet und so, das auch gehört zu dieser Kategorie, oder? Zu welcher so Kategorie? Wie heutiger Zeit, bei Deutsch also, oder bei unsere, du musst aufpassen, weil wir reden ja jetzt gerade erstmal von den Sklavinnen. Okay, so. Und Sklaven. Und das gibt es ja nicht hier. Okay. Also, solche Frauen, egal ob sie sowas insgeheim machen oder nicht, solche sind haram, zu den Gläubigen zu heiraten, auch wenn die Frau, die das macht, gläubig ist. Ja. Und wenn sie durch Heirat ehrbare Frauen geworden sind, und dann eine Abscheulichkeit begehen, soll ihnen nur die Hälfte der Strafe zukommen, die ehrbaren Frauen zukommt. Wenn eine Frau Zina begeht oder ein Mann, was ist die Strafe dafür? Normalerweise, wie kennen wir es? Jede Antwort ist falsch, weil wir erstmal wissen müssen, wer diese Frau ist, wie wir alle kennen. Und zwar, wir müssen wissen, diese Frau, ist sie schon mal verheiratet gewesen oder war sie noch nie verheiratet? Also, sie verheiratet war. Also wenn sie noch nie verheiratet gewesen ist, dann bekommt sie unter der Mann das gleiche 100 Peitschenhiebe und wird ein Jahr des Landes verwiesen. Und für die Frau dasselbe, obwohl manche Gelehrte gesagt haben, für die Frau, die wird nicht des Landes verwiesen, aber das ist nicht unser Thema. Und wenn sie schon mal verheiratet gewesen ist, die Frau oder der Mann, dann werden sie gesteinigt. Das ist die Strafe von den freien Menschen. Aber jetzt gehen wir zu den Sklavinnen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und wenn sie durch Heirat ehrbare Frauen geworden sind und dann eine Abscheulichkeit begehen, dann Zina begehen, soll ihnen nur die Hälfte der Strafe zukommen, die ehrbaren Frauen zukommt. Erst einmal, Allah sagte, فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. Dieses Wort Uhsinna kann zwei Bedeutungen haben. Und die erste Bedeutung ist, wie es hier im Text übersetzt worden ist, wenn sie durch Heirat ehrbare Frauen geworden sind. Das heißt, wenn die Sklavin, ob sie gläubig war oder nicht, das ist die erste Ansicht unter den Tafsir-Gelehrten. Das heißt, hier geht es um jede Art von Sklavin. Ob sie gläubig ist oder nicht gläubig ist. Die Frage ist nur, wenn sie geheiratet hat und dann eine Abscheulichkeit, dann Zina begeht, dann bekommt sie nur die Hälfte der Strafe von einer freien Frau, die verheiratet war. Die nicht verheiratet war, sondern eine freie Frau, muslimische Frau. Und der Unterschied, und was bedeutet das, wenn wir sagen, Uhsinna in diesem Vers bedeutet verheiratet, wenn sie geheiratet hat. Das bedeutet, wenn man als Muslim eine Sklavin hat, egal ob sie muslimisch ist nicht oder nicht muslimisch ist, wenn sie geheiratet hat, dann muss man sie danach bestrafen, wenn sie Zina begeht. Ja? Und die zweite Ansicht ist, dass hier gemeint ist, wenn sie den Islam angenommen haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und wenn sie den, jetzt lese ich direkt so vor, wie die zweite Ansicht ist, ja, weil die Geschwister, die das hier übersetzt haben, die haben gesagt, Uhsinna bedeutet durch Heirat. Aber es gibt eine zweite Ansicht in Tafsir-Gelehrten, und zwar gemeint ist, wenn sie durch den Islam ehrbare Frauen geworden sind. Ja? Also die zweite Ansicht ist, wenn sie durch den Islam jetzt zu ehrbaren Frauen geworden sind und danach eine Abscheulichkeit begehen, dann sollen sie nur die Hälfte der Strafe bekommen für eine freie Frau. Das bedeutet dann für uns, also wenn man eine nicht-muslimische Sklavin hätte und sie würde Zina begehen, wird sie nicht bestraft. Sondern nur, wenn nur die Muslimischen von ihnen, nur die Muslime unter ihnen. Das heißt, das Gesetz würde nur auf die Muslime angewandt. Wallahu a'lam, wie dem auch sei, durch die Sunna wissen wir auf jeden Fall, dass auch muslimische Sklavinnen bestraft werden vor der Heirat. Das wäre ein Beweis oder ein Hinweis darauf, dass die Ayah gemeint ist hier durch, die Sunna weist darauf hin, dass eine muslimische Sklavin bestraft wird, egal ob sie verheiratet war oder nicht. Das weist darauf hin, dass es hier umgeht, dass wenn jemand Muslim geworden ist. Ja? Wallahu a'lam. Und es gibt einen Hadith von Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, wo er sagte, der Hadith ist bei Muslim, يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصل ومن لم يحصن فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها. Ali ibn Abi Talib sagte, ihr Menschen, bestraft eure Sklavinnen mit der Hadstrafe oder eure Sklaven mit der Hadstrafe, egal ob sie verheiratet waren oder nicht, denn eine Sklavin des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam begann Zina und dann hat er mir angeordnet, dass ich sie peitschen soll und dann habe ich sie gepeitscht. Der Hadith ist bei Muslim, unter anderem, inshallah überliefert. Dann, also dieser Hadith weist darauf hin, dass es egal ist, ob man verheiratet war oder nicht von den Sklavinnen, die werden in beiden Fällen bestraft. Wallahu ta'ala a'lam. Was ist gemeint, so soll ihnen nur die Hälfte der Strafe zukommen, die ehrbaren Frauen zukommt? Das heißt, sie bekommen nur die Hälfte der Strafe von der Frau, wenn sie keine Sklavin war. Okay, wir haben gesagt, eine Frau, die keine Sklavin ist und die begeht Zina, entweder wird gesteinigt oder die wird die andere Strafe, 100 Peitschenhiebe und ein Jahr des Landes verwiesen. Und deswegen, die Steinigung kann man nicht in zwei Teile teilen. Deswegen wird also diese Sklavin mit 50 Peitschenhiebe bestraft und 6 Monate des Landes verwiesen. Dies gilt für denjenigen von euch, der in Bedrängnis zu kommen fürchtet. Das ist die nächste Bedingung. Es ist nur, zählen wir doch mal auf, es ist nur erlaubt, eine Sklavin zu heiraten, wenn man erstens die finanziellen Mittel nicht hat und zweitens diese Frau eine Gläubige ist und drittens wenn man Angst hat, Zina zu begehen. Und viertens, wenn der ihr Besitzer damit einverstanden ist. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, also dies gilt für denjenigen von euch, der in Bedrängnis zu kommen fürchtet. Ja? Das heißt, irgendwie Angst hat, in Bedrängnis zu kommen, in Bezug auf seine Religion oder in Bezug auf seinen Körper, wenn er nicht diese Frau heiratet. Doch, dass ihr Geduld übt, ist besser für euch. Sabr zu haben ist noch besser, als eine gläubige Sklavin zu heiraten. Und die Weisheit, die Hikmah, die dahinter steckt, sagen die Gelehrten unter anderem, weil wenn man eine Sklavin heiratet, liebe Geschwister, dann wisst ihr, dass ihre Kinder dann auch Sklaven sind. Und keine vollkommen freien Menschen sind. Ja? Und die sind ein bisschen gebunden, und das ist das Problem. Allah ist allvergebend und barmherzig, und deswegen bitten wir Allah, dass er uns von seiner Allvergebung, von seiner Barmherzigkeit zuteilkommen lässt. Und deswegen, warum erwähnt uns Allah subhanahu wa ta'ala diese zwei Sifat, diese zwei Eigenschaften ausgerechnet hier? Die Verse weisen darauf hin, dass er es erwähnt hat, weil er uns damit sagen will, dass er durch dieses Gesetz, durch diese Vereinfachung, hat er es uns leicht gemacht. Und deswegen danken wir Allah subhanahu wa ta'ala dafür. Lesen wir nochmal diesen Teil, die zweite Hälfte von dieser Eier. Und wenn sie durch Heirat ehrbare Frauen geworden sind, فَإِذَا أُحْصِنَّ. Ja? In einer anderen Lesart von Hamza, Shu'ba und Al-Kisai und Khalaf, heißt es فَإِذَا أَحْصَنَّ. Das heißt, wenn sie selbst durch Heirat, dadurch, dass sie geheiratet haben, ehrbare Frau geworden sind. Oder wenn sie selbst den Islam angenommen haben. Bei der anderen Lesart würde es bedeuten, wenn sie jetzt verheiratet worden sind, oder wenn sie jetzt durch den Islam geschützte Frauen geworden sind. Geschützt, wallahu a'lam, vor der Strafe Allahs. Denn wenn man Muslim ist, dann ist man geschützt vor der Strafe Allahs, es sei denn, man nimmt seinen Schutz irgendwie ab durch Sünden. Das ist das eine. Und das zweite, lesen wir mal den 24. Vers noch, der zweite oder dritte Satz, da heißt es, erlaubt ist euch, was darüber hinausgeht. Ja? Da, durch diese Eier wissen wir, dass alle Frauen, die Allah verboten hat, hier aufgelistet, oder durch die Sunna, und dann sagt er, erlaubt ist euch, was darüber hinausgeht. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ. Das heißt, es ist euch halal erklärt worden im Passiv. Es ist euch erlaubt worden. Alles, was darüber hinausgeht, also alle anderen Frauen. Und das ist die Lesart von Hafs, Hamza, Al-Kisai, Khalaf und Abu Ja'far. Aber in den anderen Lesarten heißt es, وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ. Das heißt, und er hat euch erlaubt, und Allah hat euch erlaubt, also eben aktiv. Ja, was darüber hinausgeht, wallahu a'lam. Und wir wissen, liebe Geschwister, unsere Gewohnheit war immer, dass wir diejenigen Mutawatir Qira'at erwähnen, die eine andere Bedeutung ergeben, bei der es bei der Übersetzung zu einer anderen Übersetzung käme. Ja? Und da seht ihr, subhanallah, auch wie wissensreich immer der Übersetzer ist. Manchmal der Übersetzer kennt sich in diesem Thema aus, Und dann erwähnt er eine Sache, manchmal, wie dieses Buch, erwähnen sie teilweise manche Qiraat und manche nicht, die meisten nicht. Und das, die Problematik, wenn ihr zum Beispiel arabische Tafsirs lesen würdet, da gibt es ein richtiges Durcheinander zwischen den Qiraat, die Mutawatir sind, also die man auch als Koran, die als Koran gelten, und die Qiraat, die nicht Mutawatir sind und nicht, die nicht als Koran gelten oder die sogar nicht authentisch sind. Ja, das ist ein riesiges Durcheinander, weil die meisten Tafsir-Gelehrten keine Gelehrten der Qiraat waren und leider auch nicht nachgefragt haben, sonst hätten sie ihren Tafsir gereinigt von einigen Lesarten, die also dem Propheten Sassan zugeschrieben werden, die eigentlich nicht stimmen. Ja. Oder nicht ihm zugeschrieben werden dürfen. Dann gucken wir uns, liebe Geschwister, den 26. Vers an, wenn wir nichts übersehen haben. Ja, inshallah. Allah will euch Klarheit geben und euch Recht leiten nach den Gesetzmäßigkeiten derer, die vor euch waren, und eure Reue annehmen. Allah ist allwissend und allweise. Allah will euch Klarheit geben, er will euch klar machen, was halal ist und was haram ist, und will euch klar machen, was halal ist und was gut ist für euch. Und deswegen, und wie kommt die Klarheit? Indem er einzeln alles auflistet. Die eure Verboten sind euch, eure Mütter, eure Töchter, eure Schwestern und so weiter und so weiter. Zählt er alles wortwörtlich auf. Wie er in mehreren Versen hat Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er uns Dinge erklären wollte, hat er einzeln aufgelistet. Auch wenn es darum geht, die Frau, wem darf eine Frau ihre Haare zum Beispiel zeigen? Allah hat einzeln die Frauen, die Männer aufgelistet. Ja? Und deswegen, das ist Klarheit. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala wollte, hätte er es anders ausdrücken können, wie er will. Aber er hat es uns schön aufgelistet. Und Allah will uns auch recht leiten, auf den richtigen Weg recht leiten, und zwar welchen Weg? Den Weg der Gesetzmäßigkeiten derer, die vor uns waren. Das heißt, Allah will, dass wir auf dem gleichen Weg laufen, wie die Propheten, die vor uns gelebt haben, und die rechtschaffenden Menschen, As-Salihun, die vor uns gelebt haben. Und wie? Indem er uns das offenbart, was halal ist, und das offenbart, was haram ist. Weil wenn wir nicht wüssten, was haram, was halal ist von den Frauen, dann würde jeder die Frau haben, die er will, und dann gäbe es ein Chaos auf der Welt, und Alhamdulillah hat Allah uns das erspart. Also das Verbieten in den Versen, die Frauen, die Allah uns verboten hat, das ist gut für uns, zu unserem eigenen Gunst, wenn wir nur uns daran halten würden. Und eure Reue annehmen will Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Aussage, wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala, haben wir gelernt, seinen Wille, seine Irada, die Gelehrten sagen, es gibt zwei Arten von Irada bei Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt einmal al-Irada al-Shar'iyya, der gesetzliche Wille, und es gibt einmal al-Irada al-Kauniyya, und zwar der universelle Wille, wie ich ihn getauft habe. Und al-Irada al-Shar'iyya ist der Wille, haben wir gesagt, wo Allah subhanahu wa ta'ala von uns etwas verlangt zu tun oder von uns verlangt, etwas nicht zu tun. Es geht also um Haram und Halal. Wenn wir es tun, ist es Halal zum Beispiel, und wenn wir es nicht tun, ist es Haram. Und wir haben die freie Entscheidung, ob wir es tun können oder nicht. Allah will unsere Reue annehmen. Das heißt, wenn wir Tauba machen, dann will Allah auch diese Tauba von uns annehmen. Und Allah ist allwissend und allweise. Also gemeint ist, also was ich sagen will, ist, es geht hier nicht um al-Irada al-Kauniyya, nicht um den universellen Willen, denn Allah subhanahu wa ta'ala nimmt nicht die Reue von jedem an. Allah nimmt nicht die Tauba von jedem an. Wie viele Juden und Christen haben Tauba gemacht und Allah nimmt ihre Tauba nicht an? Sehr viele. Aber Allah nimmt die Tauba nur von denjenigen an, die er will und die er bestimmt hat. Allah ist allwissend und allweise. Er weiß, wer wirklich Reue empfindet im Herzen. Und wer nicht nur nach außen hin sagt, ich bin Muslim, wenn ich nach außen hin nur sagt, ich bereue und mache die Sünde nie wieder. Und Allah ist allweise. Er weiß, was für uns gut ist an Gesetzen und was für uns schlecht ist an Gesetzen. Er weiß auch, zu welchem Zeitpunkt er diese Ayat herabgesendet und zu welchem Zeitpunkt er sie noch nicht, weil die wissen, die Ayat über die Frauen, die man heiraten und nicht, die waren nicht immer da. Die waren nicht immer da. Und deswegen haben wir gelernt, Allah sagte ja in der Ayat 23, sagte er doch, وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. Und er hat euch auch verboten, dass ihr zwei Frauen gleichzeitig heiratet, die Schwestern sind. Ja? Außer dem, was schon passiert ist. Ja? Das heißt, es ist eine Zeit verstrichen, wo Allah subhanahu wa ta'ala es halal erklärt hat. Ja? Und erst später hat es für haram erklärt. Warum ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt? Warum nicht am Anfang? Ja? Wallahu a'lam, weil wie Aisha radiallahu anha uns beliefert hat, dass, dass die ersten Ayat, die herabgesandt worden sind vom Koran, da ging es um Aqidah, ging es um Al-Akhirah, ging es um Al-Jannah und Al-Nar, um die Paradies und um die Hölle. Und nach später ging es dann um Halal und Haram. Und die Begründung ist, sie sagte auch, denn wäre also am Anfang schon gleich herabgesandt worden, das ist Halal und das ist Haram, hätten die Menschen sich abgewendet und sie hätten nicht das gemacht, was Allah von ihnen wollte. Aber weil Allah erstmal in ihren Herzen die Aqida richtig gepflanzt hat und den Iman al-Akhirah, dann haben sie danach, wenn Allah gesagt hat, Khamr ist Haram, Alkohol ist Haram, haben sie sofort den Alkohol genommen und rausgeschüttet, fertig. Das war kein Problem man dann für ihre Herzen mehr, weil ihre Aqida war da. Und das ist natürlich eines der besten Beweise für uns, dass wenn wir Da'wah machen mit Nicht-Muslimen, dass die Da'wah so aussehen muss, wie Allah es gemacht hat im Koran. Und dass es also Quatsch ist, jemanden von etwas im Islam zu überzeugen, was ihn letztendlich dann nicht zum Islam bringen wird. Deswegen ist das Wichtigste tatsächlich, dass man einen Nicht-Muslim mit ihm diskutiert, ihm erst einmal klar macht, was muss er wissen, um Muslim zu werden. Was ist das Wichtigste? Dass man, man fängt mit La ilaha illallah an. Und wenn er das akzeptiert und daran glaubt, dann, ist es, dann soll er die Schahada sprechen und danach handeln. Ja? Aber es bringt nichts, wenn ich jemanden überzeuge, dass Alkohol was Schlechtes ist und dass er nicht trinken soll, weil es ungesund ist und weiß nicht was. Und nachher trinkt er keinen Alkohol, aber trotzdem stirbt er als Kafir. Was habe ich denn davon? Habe ich meine Zeit verschwendet mit ihm? Sonst gar nichts. Oder was manche Muslime machen, sie zum Beispiel organisieren einen Tag der offenen Tür. Und dann kommen die Nicht-Muslime zu Besuch, meistens so 1, 2, vielleicht auch mal 3. Und dann zeigen sie ihnen, hier betet der Hodja und da ist der Mimbar und der Imam geht die Treppen hoch. Und während er hochgeht, wird Adhan gemacht. Ich sage, wie es ist bei manchen Moscheen, also nicht überall ist es so. Ja? Und dann hält er seine Khutba und dann, wenn er fertig ist, geht er wieder zu dem Platz zurück. Und betet auf dem Teppich, den wir gekauft haben, aus weiß nicht woher. Und der ist handgemacht, der Teppich. Handgemacht, ja. Und der Minbar, Alhamdulillah, auch, also manchen Moscheen auch selbst hergestellt und so, weil es kostet viel Geld. Ja. Weil der Minbar von damals, der war zu billig. Der war zu billig. Der hat nur 3 Stufen gehabt und das wollen wir nicht mehr. Der heutige Minbar, die haben 20, 30 Stufen. Kennt ihr das? Kennt ihr, ne? Da ist der Muadzin, der betet da hinten alleine, nicht mit den anderen. Er betet eigene Jama'a. Wenn er Glück hat, kommt neben ihm jemand noch. Und so weiter und so fort. Ja? Und dann bis sogar eine nicht-muslimische Frau mal gesagt hat, Leute, ich bin nicht gekommen in die Moschee, um die Architektur der Moschee kennenzulernen, sondern ich wollte eigentlich was über den Islam erfahren. Ja? Aber natürlich, den Leuten erklärt man nicht, was La ilaha illallah bedeutet. Den Leuten erklärt man nicht, dass wir nicht an Isa glauben wie ihr, sondern wir haben eine andere Aqida in Bezug auf Jesus Christus, a.s.w. und so weiter. Deswegen, also, es ist tatsächlich wirklich, liebe Geschwister, sehr, sehr wichtig zu wissen, wie man Dauer macht, ja, damit es auch sinnvoll ist. Weil sonst verschwendet man seine Zeit. Allah will euch Klarheit geben und euch Recht leiten und nach den Gesetzmäßigkeiten derer, die vor euch waren und eure Reue annehmen. Allah ist allwissend und allweise. Dann gehen wir zum 27. Vers. Und Allah will eure Reue annehmen. Diejenigen aber, die den Begierden folgen, wollen, dass ihr vom rechten Weg völlig abweicht. Allah will eure Reue annehmen. Wieder Irada Shar'iyya. Allah, nimmt Allah die Reue von jedem Muslim an und von jedem Kafir an? Nein. Erstens von keinem Kafir und zweitens nicht von allen Muslimen. Denn wenn man Reue hat. Das heißt, man sagt sich, hätte ich doch diese Sünde niemals gemacht. Manche Leute sagen, hätte ich die Sünde niemals gemacht, weil, jetzt hat mich meine Frau gesehen, hätte sie mich nicht gesehen, hätte ich jetzt kein Problem gehabt. Also das ist keine Tauba. Also das ist Tauba für die Frau. Aber Tauba für Allah, subhanahu wa ta'ala. Die Sünde machst du nicht, weil Allah will, du weißt nicht, dass Allah dich sieht, diese Sünde zu tun. Ja? Wie gesagt, deswegen, also Reue zu haben, Reue bedeutet auf Arabisch Nadam, das ist nicht alles. Ja? Nadam ist das Wichtigste. Die Reue. Aber und Allah nimmt sie nicht von allen an. Deswegen wissen wir, dass es Irada Shar'iyya ist. Allah will es annehmen, aber er tut es trotzdem nicht immer. Aber diejenigen, die den Begierden folgen, Ash-Shahawat, das heißt, die folgen das, was ihre Nafs will und wo ihre Nafs sie hinleitet. Und gemeint ist unter anderem Az-Zina, weil es in diesen Versen öfter darum geht. Das heißt, diejenigen, die Zina begehen, walayadubillah, sie wollen, dass die anderen ebenso Zina begehen wie sie. Walayadubillah. Und daraus lernen wir in diesen Versen, dass diejenigen, die Sünden begehen, Leute, die Sünden begehen, auf dem falschen Weg sind, die regen sich auf, wenn sie andere Menschen sehen, die ihre Gebete verrichten und der Sunna folgen. Und sie wünschen sich, dass die anderen genauso auf dem falschen Dampfer sind, auf dem falschen Weg gehen wie sie selbst. Und deswegen rufen sie auch dich dazu auf, ihrem Weg zu folgen, indem sie mit dir darüber reden, über die Sünde, oder dich daran erinnern, an die Sünde, weil sie sie selbst tun, oder davon eben reden, wie gesagt. Also, sie wollen nämlich, dass wir die gleichen Sünden begehen wie sie, damit wir vom rechten Weg As-Salat al-Mustaqim wegkommen. Und wir wissen zum Beispiel Iblis. Iblis weiß selbst, dass er in die Hölle geht. Und Iblis hat überhaupt keinen Vorteil davon, dass andere Menschen mit ihm in die Hölle gehen. Gar nichts. Nur er hat Zeit. Er hat Zeit. Bis Yawm al-Qiyamah hat er Zeit. Er hat nichts zu tun. Was soll er machen? Ja? Er hat nichts zu tun und er will jetzt, dass möglichst viele Leute mit ihm in die Hölle gehen. Ja? Aber nicht mal das wird ihm was nutzen. Denn im Yawm al-Qiyamah, wenn man in der Hölle ist, will er uns davor bewahren, wie Allah sagte, وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. Das heißt, heute wird euch auch nicht helfen, weil ihr ungerecht wart, dass ihr zusammen in der Hölle sein werdet, dass ihr euch, dass ihr die Strafe teilt. Das wird euch nicht helfen. Wir wissen, liebe Geschwister, wenn man in der Dunya ist, ich gebe euch ein einfaches Beispiel, jemand ist ein Mann ist alleine, oder ein Junge, und er hat niemanden anderes als seine Eltern. Ja? Und jetzt plötzlich sterben seine Eltern beide gleichzeitig. Was für eine Reue wird er, was für eine Traurigkeit wird er empfinden im Herzen? Und wie schlimm wird es für ihn sein, dass er plötzlich praktisch seine ganze Familie verloren hat? Okay. Aber wie ist es, wenn er im Alter von 12 Jahren noch gleichzeitig einen 30-jährigen älteren Bruder hat, der eine Familie hat und der zwar auch sehr traurig ist, aber er wird ihn aufnehmen bei sich. Ja? Und er wird zwar, oder selbst wenn er keine Familie hätte, wenn sie nur zu zweit wären, ist die, wie man sagt auf Deutsch, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja? Das heißt, wenn man Leid teilt mit jemand anderes, dann automatisch ist das nicht so schlimm. Nicht so schlimm, wie wenn man allein ist, als einziger ist, der diese Qual miterleben muss. Aber in Jahannam nutzt das auch nichts mehr. In Jahannam, die Strafe ist so schlimm, dass auch es nichts mehr nützen wird, dass man mit anderen Leuten zusammen sein wird. Und davor warnt uns Allah subhanahu wa ta'ala Zuhruf, den wir inshallah eines Tages lesen werden. Also wollen diejenigen, die Sünden begehen, dass wir genauso sehen, Sünden begehen wie sie. Und indem wir Allahs Gesetzen nicht folgen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will es euch leicht machen, denn der Mensch ist ja schwach erschaffen. Wodurch will es Allah uns leicht machen? Durch die Gesetze. Durch die Gesetze. Und indem wir nämlich die Gesetze folgen, dann wird Yawm al-Qiyamah für uns ganz einfach werden. Und wie es in einem Hadith da'if überliefert worden ist, und ich sage dieses extra, weil ich hatte, liebe Geschwister, einige Male diese Überlieferung erwähnt, aber ich hoffe, ich habe nie gesagt, dass es sahih ist, aber sie ist da'if, und zwar ist in einem Hadith da'if überliefert worden, dass Yawm al-Qiyamah, wir wissen ja, dauert ja 50.000 Jahre, das wissen wir aus dem Koran, aber diese Zeit vergeht für den gläubigen Menschen, laut diesem Hadith, der nicht sahih ist, ja, vergeht diese Zeit für den gläubigen Menschen so schnell, wie wenn er ein Fardgebet verrichtet. Ja. Also ein paar Minuten vergehen diese 50.000 Jahre ihm. Aber der Kafir, wa'ala billah, wartet 50.000 Jahre darauf, dass er bestraft wird. Und dann wird es für ihn noch schlimmer. Ja. Wie dem auch sei, ich wollte noch einmal darauf hinweisen, denn wir haben, alhamdulillah, gelernt aus Surat al-Baqarah, dass wenn man etwas über Allah subhanahu wa ta'ala oder seinen Propheten, also etwas Falsches gesagt hat, muss man den Leuten etwas sagen, was, wenn es falsch war. Musst du. Wenn du jemandem eine Fatwa gegeben hast und die war falsch, bist du verpflichtet, diese Person das dann weiterzugeben. Ja, das heißt, das gilt natürlich für uns alle. Möge Allah uns und euch vergeben. Der Mensch ist ja schwach erschaffen, wie wir gesagt haben, weil der Mensch ganz leicht durch die Frauen in die Irre geleitet werden kann, durch Az-Zina oder durch andere Sünden in diesem Zusammenhang. Und deswegen hat Allah uns das Heiraten erlaubt und besonders auch unter anderem das Heiraten von mehreren Frauen gleichzeitig erlaubt und ebenfalls das Heiraten von Sklavinnen, gläubigen Sklaven in bestimmten Fällen und sogar auch das Verkehren erlaubt mit Sklavinnen, ja, nicht auf vier begrenzt. Walhamdulillahi Rabbil Alam. 29. und 30. Vers. Allah sagte, O die ihr glaubt, und er spricht die gläubigen Menschen an, zerrt nicht euren Besitz untereinander auf nichtige Weise auf, es sei denn, dass es sich um einen Handel in gegenseitigem Einvernehmen handelt. Und tötet euch nicht selbst gegenseitig, Allah ist gewiss barmherzig gegen euch. Allah subhanahu wa ta'ala hat die gläubigen Menschen angesprochen und sagt zu ihnen, dass das Vermögen von einem gläubigen Menschen ist für den anderen absolut haram. Grundsätzlich gesehen, wie der Prophet in Hajjat al-Wada'a gesagt hat, dass das Vermögen und auch die Würde von den Menschen, von den Muslimen untereinander, ist haram. Gemeint ist unantastbar, darf man nicht anfassen. Das Geld eines gläubigen Menschen oder seine Würde, seinen Ruf, darf man nicht anfassen, nicht antasten. Und deswegen darf man es, sein Vermögen nicht nehmen auf ungerechte Art und Weise. Auf nichtige Weise. Bil batil, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Und was ist gemeint? Beispiele für, wie du Geld von jemand anderes nimmst auf batil Art und Weise. So dass es haram ist für dich. Ist einmal zum Beispiel Betrug oder Diebstahl oder Glücksspiel, Qimar oder Zinsen, Riba und noch vieles mehr. Das sind verbotene Arten und Weisen. Und jetzt macht euch bewusst, liebe Geschwister, das ist eine Sache, über die ich mir öfter Gedanken gemacht habe. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns da vielleicht gegenseitig helfen, dass wir da mehrere Sachen finden. Und zwar, ein Thema, was man mal machen könnte, im Koran lesen könnte und schauen könnte, die Ayat, wo Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, tut das nicht. Oder tut das nicht. Oder tut das nicht. Verschiedene Sachen erwähnt. La taf'alu kada, la taf'alu. Und wo Allah subhanahu wa ta'ala danach nicht gesagt hat, und wenn ihr trotzdem tut, dann bekommt ihr die und die und die Strafe. Dass wir die solche Ayat nehmen, und dann gucken wir, gibt es Überlieferungen aus der Sunna, wo steht, wie stark die Strafe sein wird, wenn jemand diese Sache trotzdem tut. Was ist der Sinn? Der Sinn ist, dass wir verstehen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala, der Herr der Welten, der uns erschaffen hat, uns sagt, mach das nicht, dass das für uns absolut haram ist. Und dass wir wissen müssen, wenn du etwas tust, was Allah verboten hat, dann bist du, wie schon hast du was, schon verloren. Das ist der Sinn. Ja? Weil nicht immer, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, mach das nicht und erwähnt danach eine Strafe, muss das schlimmer sein als etwas, wenn Allah keine Strafe erwähnt hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zum Beispiel, إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ. Wortwörtlich heißt die Übersetzung so. Wahrlich, diejenigen, die an den Koran nicht glauben, ja, oder die an die Erinnerung nicht glauben, als sie zu ihnen gekommen ist. Fertig, der Satz ist zu Ende. Das geht nicht weiter. Allah sagt, وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. Ja? Und es ist wahrlich ein mächtiges Buch. Was ist mit diesen Personen? Da fehlt was, oder nicht? Ja? إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِذِكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. Was mit denen passiert? Kann man sich selbst vorstellen. Oder kann man sich gerade nicht vorstellen, kann man nicht mit menschlichen Worten ausdrücken. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, die Strafe, die werden sie schon sehen im Jenseits, wenn sie kommen werden. Als Drohung. Ja? Wie eine Person, man jetzt sagt, wenn du das machst, wirst du schon sehen, was mit dir passiert. Wenn du das machst, wirst du sehen, was mit dir passiert. Du erwähnst es nicht, weil es wird schlimm sein. Ja? Und wie gesagt, also Allah erwähnt es gar nicht. Wie zum Beispiel, und was mich auf diesen Gedanken gebracht hat, waren einige Ayat. Unter anderem dieser. Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, O die ihr glaubt, zerrt nicht euren Besitz untereinander auf nichtige Weise auf. Was passiert, wenn jemand von einem anderen Person etwas Geld stiehlt und das für sich selbst verwendet? Ja, dann natürlich, er wird in seinem Bauch, jüngsten Tag, im Qiyamah, Feuer haben. Ja, du nimmst etwas, kaufst davon, einfach zum Beispiel, du klaust von jemandem etwas zu essen, dann ist das einfach diese Sache in deinem Bauch. Tatsächlich wird im Qiyamah Feuer sein und es wird bei dir brennen. Ja? Obwohl hier nicht steht, dann wird das und das und das und das passieren. Nein. Aber wir wissen, die Strafen sind immer in der Sunna und im Koran gemäß dem, was der Mensch getan hat. Wie wir gesagt haben, wenn jemand zum Beispiel eine Amana bekommen hat, ein anvertrautes Gut, ich gebe dir dieses Buch, bitte, dieses Buch nimm es und gib es dem anderen Bruder und du sagst, okay, das mache ich. Das ist praktisch jetzt eine Amana für dich, du musst das machen. Wenn du das nicht machst, aus Nachlässigkeit, und du hättest es machen können, aber du hast es nicht gemacht, dann wirst du die Strafe Yawm al-Qiyamah, dir wird diese Amana genommen, dieses Buch, was du hättest geben sollen, wird in die Hölle geworfen, das Buch, und dann wird zu der Person gesagt, jetzt sollst du die Amana holen und der Person geben, wie du im Dunya hättest tun sollen. Und natürlich wird das nicht machen können. Ja? Deswegen, die Strafen sind immer gemäß dem, wie ein Mensch gehandelt hat. Ja? Wallahu ta'ala ala. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, es sei denn, es handelt sich um einen Handel in gegenseitigem Einvernehmen. Das heißt, wenn du Tijara machst, das übrigens auf Arabisch ist das Na'mun Qatar, ja, illa takuna Tijaratan antaradim minkum, das heißt nicht, also wenn es ein Handel ist, dann ist Bilbat al-Halal, nee, das ist nicht gemeint, ja, sondern das ist eine, wie sagt man, diese Ausnahme, die Allah gemacht hat, ist unabhängig von den Worten, die vorher waren. Das heißt, bei Tijara, wenn wir wissen, es gibt Bedingungen für Tijara, wie die Gelehrten in Al-Fiqh al-Mu'amalat erwähnt haben. Und ein Schart, eine Voraussetzung dafür, dass eine Tijara halal ist, ist, dass beide Personen einverstanden sind. Und beide Personen damit, dass diese Tijara auch wollen. Ja? Das ist ein grundsätzlicher Schart, der gilt, immer gilt, außer in bestimmten Situationen. Wir wissen, in manchen Situationen, wie zum Beispiel die Gelehrten haben, Alhamdulillah, Fiqh al-Mu'amalat, alles detailliert beschrieben. Deswegen ist der Teil des Fiqh, der zweite Teil, auch sehr interessant, sage ich, ja. Ist auch, weil es ums Leben geht. Und zwar haben die Gelehrten sogar darüber gesprochen, wenn jemand Tiere hat. Hm? Jemand hat Schafe zum Beispiel. Oder sagen wir mal, irgendwelche Tiere hat er, die er selbst füttern muss. Und er kann sie nicht füttern, weil er kein Geld hat, um Futter zu kaufen. Dann haben die Gelehrten gesagt, muss er eine von zwei Sachen machen. Entweder er verkauft die Tiere. Oder zweitens, er verleiht die Tiere jemand anderes, dass er sie benutzen kann. Weil dass die Tiere sterben, dafür ist er selbst schuldig. Und das ist haram. Ja? Das ist verboten für ihn. Und wenn es jetzt niemanden gäbe, der die Tiere von ihm leihen wollte, dann müsste er sie verkaufen. Und wenn verkauft, dann natürlich gegen seinen Willen. Dann spielt der Wille natürlich keine Rolle mehr. Das ist natürlich gezwungen. Ja? Aber wie gesagt, also solche Details, Alhamdulillah, haben die Gelehrten, möge Allah sich ihnen ihre Erbarmen, also erwähnt. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَقَتُلُوا أَنفُسَكُمْ, und tötet euch nicht gegenseitig. Diese Ayah kann man in zwei Arten verstehen, und deswegen haben die Geschwister gegenseitig in zwei Klammern gemacht. وَلَا تَقَتُلُوا أَنفُسَكُمْ bedeutet, tötet euch nicht gegenseitig, ein Muslim darf ein Muslim nicht töten. Das kann bedeuten. Oder, und die Bedeutung stimmt natürlich, zweifellos. Und die zweite Art, es könnte bedeuten, tötet euch nicht selbst. Tötet euch nicht selbst. Man darf sich selbst nicht töten. Und dafür gibt es natürlich auch einen Beweis. Und der Beweis ist, oder eine Weisheit. Allah sagte, Allah ist gewiss barmherzig gegen euch. Inna Allaha kana bikum rahima. Allah war barmherzig mit uns. Und wenn Allah mit uns barmherzig war, dann dürfen wir uns selbst nicht gegenüber unbarmherzig sein. Dann, der Beweis dafür ist, dass den werden wir gleich sehen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt es im nächsten Vers. Und wer dies in feindseligem Vorgehen tut und ungerechter Weise tut, werden wir einem Feuer aussetzen. Und dies ist Allah ein leichtes. Das heißt, wer trotzdem das tut und Muslime tötet oder sich selbst umbringt, der wird in die Hölle gehen. Der wird in die Hölle gehen. Und was bedeutet aber diese zwei Eigenschaften, die Allah erwähnt hat? Und wer dies in feindseligem Vorgehen tut. Das heißt, das ist das Gegenteil von aus Versehen. Wenn man aus Versehen tut, khata'an, das ist kein Problem. Also dann wird Allah dich nicht dafür bestrafen. Natürlich gibt es dafür Kafara und so, ist ein anderes Thema. Aber das Zweites, ungerechterweise tut. Wer dies ungerechterweise tut, es gibt auch gerechtes Töten. Es gibt auch gerechtes Töten, sowohl unter Muslimen als auch zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen gibt. Zum Beispiel unter Muslimen, einer, wie wir gesehen haben, war verheiratet und begeht Zina, weil er sie belangt und wird gesteinigt. Der wird natürlich zu Recht gesteinigt. Das ist gerecht. Oder mit Nicht-Muslimen gibt es natürlich auch Beispiele. Den werden wir, wer dies aber jetzt tut, in feindseligem Vorgehen, also absichtlich und ungerechterweise, also ungerecht, ja, dem werden wir ein Feuer aussetzen, das heißt, den werden wir in die Hölle werfen. Und ein Beweis aus der Sunna, sagte der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, im Hadith bei An-Nasa'i, der ist sahih, also die Version, die ich jetzt vorlese, die ist bei An-Nasa'i, aber abschnittweise geht es auch woanders. Man taradda min jabalin faqatara nafsahu فهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها أبدا. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, wer sich von einem Berg runtergestürzt hat, auf den Berg hochgegangen ist und runtergesprungen ist, um sich natürlich zu töten, ja, der wird in der Hölle dies immer wieder tun. Wird in der Hölle auf einen Berg gehen, jedes Mal ist in der Hölle, er brennt in der Hölle und wird einen Berg hochlaufen und sich immer wieder runterstürzen und versuchen sich umzubringen. Natürlich in der Hölle stirbt man nicht mehr. Und das macht er für immer und ewig. Er macht das, erstens wird er immer bleiben, khalidan mukhalladan fiha abada. Das heißt, der Prophet hat es dreifach betont, dass wer das tut, wird für immer und ewig in der Hölle bleiben, weil sich selbst umbringt. Dann sagt er, وَمَنْ تَحَسَّ سَمَّنْ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسَمُّهُ فِي يَدِهِ اَتَحَسَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا. Und wer Gift eingenommen hat und sich dadurch selbst umgebracht hat, der wird in der Hölle Gift in der Hand haben und immer wieder das Gift einnehmen und für immer und ewig versuchen, sich umzubringen. Und er wird immer und ewig in der Hölle bleiben. Und dann sagt der Prophet, als drittes ebenfalls, وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَ كَانَتْ حَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجُؤُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا. Und wer sich mit einem Eisenstück umgebracht hat, der wird ein Eisenstück in der Hölle in der Hand haben und es immer wieder in seinen Bauch stechen und der wird in der Hölle auf ewig und immer bleiben. Und liebe Geschwister, es gibt ein großes Thema unter den Gelehrten, ob solch eine Person, wenn sie Muslim gewesen ist, bleibt sie dann auch auf ewig und immer in der Hölle. Oder gibt es eine Möglichkeit für diese Person rauszukommen und nach einem langen, also nach langen Beweisen hin und her und so weiter und so fort, wissen wir, dass die einzige Person, die Hoffnung hat auf Errettung, ist ein Muslim, der La ilaha illallah gesagt hat. Das sind die letzten Menschen, die nämlich aus der Hölle rauskommen werden. Und dafür gibt es auch Beweise, was Sahih Muslim, wie dem auch sei. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat diese eine Person angedroht. Und wir wissen, dass jemand, der sich selbst umbringt, ist vom Iman sehr, sehr weit entfernt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er kein Muslim war, ist sehr, sehr, sehr, sehr groß. Oder dass er sogar durch die Tat aus dem Islam ausgetreten ist, auch sehr, sehr groß. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nur abtetzen noch, und dies ist Allah ein leichtes. Es ist für Allah subhanahu wa ta'ala sehr einfach, dich zu nehmen und dich in die Hölle zu werfen. Und du bleibst da ewig drin und niemand kann dir etwas antun. Niemand kann Allah subhanahu wa ta'ala seine Entscheidung irgendwie abwenden. Wallahu a'lam, sallallahu barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.